16. Kapitel. Forchik. Das unselige Leben des vielleicht doch mehr berüchtigten als bekannten Berner Schriftstellers Forchik hat in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch sein nicht ganz geklärtes Ende gefunden. Las Berlach, dem es war, als drücke ihm jemand die Kehle zu. Dieser Mann, fuhr der salbungsvolle Berichterstatter des Bernischen Bundesblattes fort, dem die Natur doch so schöne Talente verlieh, hatte es nicht verstanden, die ihm anvertrauten Pfunde zu verwalten. Er begann mit expressionistischen Dramen, die bei Asphaltliteraten Aufsehen erregten, doch vermochte er, die dichterischen Kräfte immer weniger zu formen. Aber es waren wenigstens dichterische Kräfte, dachte der Alte bitter. Bis er auf die unglückliche Idee verfiel, mit dem Apfelschuss eine eigene Zeitung herauszugeben, die denn auch in einer Auflage von etwa 50 Schreibmaschinen geschriebenen Exemplaren unregelmäßig genug erschien. Wer je den Inhalt dieses Skandalblattes gelesen hat, weiß genug, es bestand aus Angriffen, die sich nicht nur gegen alles, was uns hoch und heilig ist, sondern auch gegen allgemein bekannte und geschätzte Persönlichkeiten richteten. Er kam immer mehr herunter und man sah ihn öfters betrunken, mit seinem stadtbekannten gelben Halstuch, man nannte ihn in der unteren Stadt die Zitrone, von einem Wirtshaus ins andere wanken, von einigen Studenten begleitet, die ihn als Genie hochleben ließen. Über das Ende des Dichters ist Folgendes ermittelt worden. Forchik war seit Neujahr ständig mehr oder weniger betrunken. Er hatte, von irgendeinem gutmütigen Privatmann finanziert, wieder einmal seinen Apfelschuss herausgegeben, ein besonders trauriges Exemplar freilich, da er darin einen von der Ärzteschaft als absurd bezeichneten Angriff gegen einen unbekannten, wahrscheinlich erfundenen Arzt richtete, in der herostratischen Absicht, unter allen Umständen einen Skandal zu erregen. Wie erfunden der ganze Angriff war, geht schon daraus hervor, dass der Schriftsteller, der im Artikel pathetisch den nicht genannten Arzt aufforderte, sich der Stadtpolizei Zürich zu stellen, gleichzeitig überall herumschwatzte, er wolle für 10 Tage nach Paris verreisen, doch kam er nicht dazu. Schon um einen Tag hatte er die Abreise verschoben und gab nun in der Nacht auf den Mittwoch in seiner armseligen Wohnung in der Kesslergasse ein Abschiedsessen, dem der Musiker Bötzinger und die Studenten Friedling und Stürler beiwohnten. Gegen 4 Uhr morgens begab sich Forchik, er war schwer betrunken, in die Toilette, die sich auf der anderen Seite des Korridors gegenüber seinem Zimmer befindet. Da er die Türe zu seinem Arbeitsraum offen ließ, man wollte die Schwaden beißenden Tabakrauchs etwas verziehen lassen, war die Türe der Toilette allen 3 sichtbar, die an Forchiks Tisch weiterzechten, ohne dass ihnen etwas Besonderes auffiel. Beunruhigt, als er nach einer halben Stunde noch nicht zurückgekommen war und als er auf ihr Rufen und Klopfen nicht antwortete, rüttelten sie an der verschlossenen Toilettentüre, ohne sie öffnen zu können. Der Polizist Gerber und der Securitas-Wächter Brenneisen, die Bötzinger von der Straße heraufholte, erbrachen die Türe mit Gewalt. Man fand den unglücklichen Tod auf dem Boden zusammengekrümmt. Über den Hergang des Unglücks ist man sich nicht im Klaren. Doch kommt ein Verbrechen nicht in Frage, wie in der heutigen Presseorientierung der Untersuchungsrichter Lutz feststellte. Weist die Untersuchung zwar darauf hin, dass irgendein harter Gegenstand von oben Forchik traf, so wird dies durch den Ort unmöglich gemacht. Der Lichtschacht, gegen den sich das kleine Toilettenfenster öffnet, die Toilette befindet sich im 4. Stock, ist schmal und es ist unmöglich, dass ein Mensch dort hinauf oder hinunterklettern könnte. Entsprechende Experimente der Polizei beweisen dies eindeutig. Auch musste die Tür von innen verriegelt worden sein, denn die bekannten Kunstgriffe, mit denen dies vorgetäuscht werden könnte, fallen nicht in Betracht. Die Tür ist ohne Schlüsselloch und mit einem schweren Riegel schließbar. Es bleibt keine Erklärung, als einen unglücklichen Sturz des Schriftstellers anzunehmen, umso mehr, da er ja, wie Professor Dettling ausführte, sinnlos betrunken war. Kaum hatte dies der Alte gelesen, ließ er die Zeitung fallen. Seine Hände verkrallten sich in der Bettdecke. »Der Zwerg! Der Zwerg!« schrie er ins Zimmer hinein, da er mit einem Schlag begriffen hatte, wie Fortschick umgekommen war. »Ja, der Zwerg«, antwortete eine ruhige, überlegene Stimme von der Türe her, die sich unmerklich geöffnet hatte. »Sie werden mir zugeben, Herr Kommissär, dass ich mir einen Henker zugelegt habe, den man kaum so leicht finden dürfte.« In der Türe stand Emmenberger. Siebzehntes Kapitel. Die Uhr. Der Arzt schloss die Türe. Er war nicht im Berufsmantel, wie ihn der Kommissär zuerst gesehen hatte, sondern in einem dunklen, gestreiften Kleid mit weißer Krawatte auf einem silbergrauen Hemd. Eine sorgfältig hergerichtete Erscheinung, fast geckenhaft. Umso mehr, da er dicke gelbe Lederhandschuhe trug, als fürchte er, sich zu beschmutzen. »Da wären wir Berner also einmal unter uns.« Emmenberger machte vor dem hilflosen, skelettartigen Kranken eine leichte, mehr höfliche als ironische Verbeugung. Dann ergriff er einen Stuhl, den er hinter dem zurückgeschlagenen Vorhang hervorholte und den Berlach aus diesem Grunde nicht hatte sehen können. Der Arzt setzte sich an das alte Bett, indem er die Stuhllehne gegen den Kommissär kehrte, so dass er sie an seine Brust pressen und die verschränkten Arme darauf legen konnte. Der Alte hatte sich wieder gefasst. Sorgfältig griff er nach der Zeitung, die er zusammenfaltete und auf den Nachttisch legte. Dann verschränkte er nach alter Gewohnheit seine Arme hinter dem Kopf. »Sie haben den armen Fortschick töten lassen.« »Wenn einer mit so pathetischer Feder ein Todesurteil niederschreibt, gehört ihm wohl ein Denkzettel, will mir scheinen. Sogar die Schriftstellerei wird heute wieder etwas Gefährliches. Und das tut ihr nur gut.« »Was wollen Sie von mir?« Emmenberger lachte. »Es ist wohl vor allem an mir zu fragen, was wollen Sie von mir?« »Das wissen Sie genau.« »Gewiss, das weiß ich genau. Und so werden Sie auch genau wissen, was ich von Ihnen will.« Emmenberger stand auf und schritt zur Wand, die er einen Augenblick lang betrachtete, dem Kommissär den Rücken zukehrend. Irgendwo musste er nun einen Knopf oder einen Hebel niedergedrückt haben, denn die Wand mit den tanzenden Männern und Frauen glitt lautlos auseinander wie eine Flügeltüre. Hinter ihr wurde ein weiter Raum mit Glasschränken sichtbar, die chirurgische Instrumente enthielten, blitzende Messer und Scheren in Metallbehältern, Wattebüschel, Spritzen in milchigen Flüssigkeiten, Flaschen und eine dünne rote Ledermaske. Alles säuberlich und ordentlich nebeneinander. In der Mitte des nun erweiterten Raumes stand ein Operationstisch. Gleichzeitig aber senkte sich von oben, langsam und bedrohlich, ein schwerer Metallschirm über das Fenster. Das Zimmer flammte auf, denn in die Decke waren zwischen den Fugen der Spiegel Neonröhren gelegt, wie der Alte erst jetzt bemerkte. Und über den Schränken hing im blauen Licht eine große, runde, grünlich leuchtende Scheibe, eine Uhr. »Sie haben die Absicht, mich ohne Narkose zu operieren.« Emmenberger antwortete nicht. »Da ich ein schwacher, alter Mensch bin, werde ich schreien, fürchte ich. Ich denke nicht, dass Sie in mir ein tapferes Opfer finden werden.« Auch darauf gab der Arzt keine Antwort. »Sehen Sie die Uhr?« »Ich sehe sie.« »Sie steht auf 22:30.« Emmenberger verglich sie mit seiner Armbanduhr. »Um 7 werde ich Sie operieren.« »In 8,5 Stunden.« »In 8,5 Stunden. Aber jetzt müssen wir noch etwas miteinander besprechen, denke ich, mein Herr. Wir kommen nicht darum herum. Dann will ich Sie nicht mehr stören. Die letzten Stunden sei man gerne mit sich allein, heißt es. Gut. Doch geben Sie mir ungebührlich viel Arbeit. Er setzte sich wieder auf den Stuhl, die Lehne gegen die Brust gepresst. Ich denke, Sie sind das gewohnt. Emmenberger stutzte einen Augenblick. Es freut mich, dass Sie den Humor nicht verloren haben. Da wäre Fortschick gewesen. Er ist zum Tode verurteilt worden und hingerichtet. Mein Zwerg hat gute Arbeit geleistet. Den Lichtschacht im Hause an der Kesslergasse hinunterzuklettern, nach einer mühsamen Dachpromenade über die nassen Ziegel, von Katzen umschnurrt, und durch das kleine Fenster auf den andächtig sitzenden Dichterfürsten einen doch wirklich kraftvollen und tödlichen Hieb mit meinem Autoschlüssel zu führen, war für den Däumling nicht eben leicht. Ich war ordentlich gespannt, als ich in meinem Wagen neben dem Judenfriedhof auf den kleinen Affen wartete, ob er es schaffen würde. Aber so ein Teufel, der keine 80 Zentimeter misst, schafft lautlos und vor allem unsichtbar. Nach 2 Stunden schon kam er im Schatten der Bäume angehüpft. Sie, Herr Kommissär, werde ich selbst zu übernehmen haben. Das wird nicht schwer sein, wir können uns die für Sie doch wohl peinlichen Worte ersparen. Aber was um Gottes Willen machen wir nun mit unserem gemeinsamen Bekannten, mit unserem lieben alten Freund, dem Dr. Samuel Hungertobel am Bärenplatz? Wie kommen Sie auf den? Er hat Sie ja hergebracht. Mit dem habe ich nichts zu schaffen. Er telefonierte jeden Tag gleich 2-mal, wie es seinem alten Freund Kramer denn auch gehe, und verlangte, Sie zu sprechen. Emmenberger runzelte bekümmert die Stirne. Bärlach sah unwillkürlich nach der Uhr über den Glasschränken. Gewiss, es ist 11:15. Der Arzt betrachtete den Alten nachdenklich, aber nicht feindschaftlich. Kommen wir auf Hungertobel zurück. Er war aufmerksam zu mir, bemühte sich um meine Krankheit, hat aber nichts mit uns beiden zu schaffen. Sie haben den Bericht unter Ihrem Bild im Bund gelesen? Bärlach schwieg einen Augenblick und dachte nach, was denn Emmenberger mit dieser Frage wolle. Ich lese keine Zeitungen. Es hieß darin, mit Ihnen sei eine stadtbekannte Persönlichkeit zurückgetreten und trotzdem hat sie Hungertobel unter dem Namen Blaise Kramer bei uns eingeliefert. Der Kommissär gab sich keine Blöße. Er habe sich bei ihm unter diesem Namen angemeldet, sagte er. Auch wenn er mich einmal gesehen hätte, konnte er mich kaum wiedererkennen, da ich durch die Krankheit verändert worden bin. Der Arzt lachte. Sie behaupten, Sie seien krank geworden, um mich hier auf dem Sonnenstein aufzusuchen? Bärlach gab keine Antwort. Emmenberger sah den Alten traurig an. Mein lieber Kommissär, Sie kommen mir in unserem Verhör auch gar nicht entgegen. Ich habe Sie zu verhören, nicht Sie mich. Sie atmen schwer. Bärlach antwortete nicht mehr. Nur das Ticken der Uhr war zu vernehmen. Das erste Mal, dass es der Alte hörte. Nun werde ich es immer wieder hören, dachte er. Wäre es nicht an der Zeit, einmal Ihre Niederlage zuzugeben? Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, antwortete Bärlach todmüde, indem er die Hände hinter dem Kopf hervorholte und sie auf die Decke legte. Die Uhr. Wenn nur die Uhr nicht wäre. Die Uhr, wenn nur die Uhr nicht wäre. Was treiben wir uns im Kreise herum? 7 werde ich Sie töten. Das wird Ihnen die Sache so weit erleichtern, dass Sie den Fall Emmenberger Bärlach unvoreingenommen mit mir betrachten können. Wir sind beide Wissenschaftler mit entgegengesetzten Zielen. Schachspieler, die an einem Brett sitzen. Ihr Zug ist getan. Nun kommt der meine. Aber eine Besonderheit hat unser Spiel. Entweder wird einer verlieren oder beide. Sie haben Ihr Spiel schon verloren. Nun bin ich neugierig, ob ich das meine auch verlieren muss. Sie werden das Ihre verlieren. Emmenberger lachte. Das ist möglich. Ich wäre ein schlechter Schachspieler, wenn ich nicht mit dieser Möglichkeit rechnete. Aber sehen wir doch genauer hin. Sie haben keine Chance mehr. Um 7 werde ich mit meinen Messern kommen. Und kommt es nicht dazu, wenn es der Zufall will, sterben Sie in einem Jahr an Ihrer Krankheit. Doch meine Chance, wie steht es damit? Schlimm genug, ich gebe es zu. Sie sind ja schon auf meiner Spur. Der Arzt lachte aufs Neue. Dies scheine ihm Spaß zu machen, stellte der Alte erstaunt fest. Der Arzt kam ihm immer seltsamer vor. Ich gebe zu, dass es mich amüsiert, mich wie eine Fliege in Ihrem Netz zappeln zu sehen, umso mehr, als Sie gleichzeitig in meinem Netz hängen. Doch sehen wir weiter. Wer hat Sie auf meine Spur gebracht? Er sei von selbst darauf gekommen, behauptete der Alte. Emmenberger schüttelte den Kopf. Gehen wir doch zu glaubwürdigeren Dingen über. Auf meine Verbrechen, um diesen populären Ausdruck zu brauchen, kommt man nicht von selbst, wie wenn dergleichen einfach aus dem heiteren Himmel heraus möglich wäre. Und sicher dann vor allem nicht, wenn man noch gar ein Kommissär der Stadtpolizei Bern ist, als ob ich einen Fahrraddiebstahl oder eine Abtreibung begangen hätte. Sehen wir uns doch einmal meinen Fall an. Sie, der Sie ja nun keine Chance mehr haben, dürfen die Wahrheit vernehmen. Das Vorrecht der Verlorenen. Ich war vorsichtig, gründlich und pedantisch. In dieser Hinsicht habe ich saubere Facharbeit geleistet. Aber trotz aller Vorsicht gibt es natürlich Indizien gegen mich. Ein indizienloses Verbrechen ist in dieser Welt des Zufalls unmöglich. Zählen wir auf. Wo konnte der Kommissär Hans Berlach einsetzen? Da ist einmal die Fotografie im Live. Wer die Tollkühnheit hatte, sie in jenen Tagen zustande zu bringen, weiß ich nicht. Es genügt mir, dass sie vorhanden ist, schlimm genug. Doch wollen wir die Sache nicht übertreiben. Millionen haben einmal diese berühmte Fotografie gesehen, darunter sicher viele, die mich kennen. Und doch hat mich bis jetzt keiner erkannt. Das Bild zeigt zu wenig von meinem Gesicht. Wer konnte mich nun erkennen? Entweder einer, der mich in Stutthof gesehen hat und mich hier kennt. Eine geringe Möglichkeit, da ich die Subjekte, die ich mir aus Stutthof mitnahm, in der Hand habe, doch wie jeder Zufall nicht ganz von der Hand zu weisen. Oder einer, der mich von meinem Leben in der Schweiz vor 32 her in ähnlicher Erinnerung hatte. Es gibt in dieser Zeit einen Vorfall, den ich als junger Student in einer Berghütte erlebt habe. Oh, ich erinnere mich sehr genau. Es geschah vor einem roten Abendhimmel. Hungertobel war einer der 5, die damals zugegen waren. Es ist daher anzunehmen, dass Hungertobel mich erkannte. Unsinn! Das sei eine unberechtigte Idee, entgegnete der Alte bestimmt. Eine leere Spekulation, sonst nichts. Er ahnte, dass der Freund bedroht war. Ja, in großer Gefahr schwebte, wenn es ihm nicht gelang, jeden Verdacht von Hungertobel abzulenken. Obgleich er sich nicht recht vorstellen konnte, worin denn diese Gefahr bestehe. Fällen wir das Todesurteil über den armen alten Doktor nicht zu schnell. Gehen wir vorher zu anderen möglichen Indizien über, die gegen mich vorliegen. Versuchen wir, ihn reinzuwaschen. Emmenberger stützte sein Kinn auf die verschränkten, auf der Lehne liegenden Arme. Die Angelegenheit mit Nele. Auch die haben Sie herausgefunden, Herr Kommissär. Ich gratuliere, das ist erstaunlich. Die Marlock hat es mir berichtet. Geben wir es denn zu. Ich habe Nele selbst die Narbe in die rechte Augenbraue hinein operiert und die Brandwunde in den linken Unterarm, die auch ich besitze, um uns identisch zu machen. Einen aus 2. Ich habe ihn unter meinem Namen nach Chile geschickt und ihn, als der treuherzige Naturbursche, der nie Lateinisch und Griechisch lernen konnte, diese erstaunliche Begabung auf dem unermesslichen Gebiet der Medizin, unserer Verabredung gemäß heimkehrte, in einem windschiefen, zerbröckelten Hotelzimmer im Hamburger Hafen gezwungen, eine Blausäurekapsel einzunehmen. Cessa, würde meine schöne Geliebte sagen. Nele war ein Ehrenmann. Er schickte sich in sein Schicksal. Einige energische Handgriffe meinerseits will ich verschweigen und täuschte den schönsten Selbstmord vor, den man sich denken kann. Sprechen wir nicht mehr über diese Szene mitten unter Dirnen und Matrosen, die sich im neblichten Morgengrauen einer halb verkohlten und vermoderten Stadt abspielte, in die das dumpfe Hupen verlorener Schiffe melancholisch genug hineintönte. Diese Geschichte war ein gewagtes Spiel, das mir immer noch bitterböse Streiche spielen kann. Denn was weiß ich schon, was alles der begabte Dilettant in Santiago trieb, welche Freundschaften er da unterhielt und wer plötzlich hier in Zürich erscheinen könnte, Nele zu besuchen. Doch halten wir uns an die Tatsachen. Was spricht gegen mich, falls jemand auf diese Spur kommt? Da ist vor allem Neles ehrgeiziger Einfall, in die Lancet und in die Schweizerische Medizinische Wochenschrift Artikel zu schreiben. Er könnte sich als ein fatales Indizium erweisen, falls es sich jemand einfallen ließe, stilistische Vergleichungen mit meinen einstigen Artikeln zu unternehmen. Nele schrieb gar zu hemmungslos berlinerisch. Dazu aber muss man die Artikel lesen, was wiederum auf einen Arzt schließen lässt. Sie sehen, es steht schlecht um unseren Freund. Zwar ist er arglos, geben wir das zu seinen Gunsten zu. Doch wenn sich zu ihm noch ein Kriminalist gesellt, was ich anzunehmen gezwungen bin, kann ich für den Alten nicht mehr die Hand ins Feuer legen. Ich bin im Auftrag der Polizei hier. Die deutsche Polizei fasste gegen Sie Verdacht und hat die Polizei der Stadt Bern beauftragt, Ihren Fall zu untersuchen. Sie werden mich heute nicht operieren, denn mein Tod würde Sie überweisen. Auch Hungertobel werden Sie in Ruhe lassen. 11:02 Uhr. Ich sehe. Die Polizei. Die Polizei. Emmenberger sah den Kranken nachdenklich an. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass sogar die Polizei hinter mein Leben kommen kann. Doch scheint mir dies hier unwahrscheinlich zu sein, weil es für Sie der günstigste Fall wäre. Die deutsche Polizei, welche die Stadtpolizei Bern beauftragt, einen Verbrecher in Zürich zu suchen. Nein, das scheint mir nicht ganz logisch. Ich würde es vielleicht glauben, wenn Sie nicht krank wären, wenn es mit Ihnen nicht gerade auf Leben und Tod ginge. Ihre Operation, Ihre Krankheit ist ja nicht gespielt, das kann ich als Arzt entscheiden. Ebenso wenig Ihre Entlassung, von der die Zeitungen berichten. Was sind Sie denn für ein Mensch? Vor allem ein zäher und hartnäckiger alter Mann, der sich ungern geschlagen gibt und wohl auch nicht gern abdankt. Die Möglichkeit ist vorhanden, dass Sie privat, ohne jede Unterstützung, ohne Polizei, gegen mich ins Feld gezogen sind, gewissermaßen samt Ihrem Krankenbett, auf einen vagen Verdacht hin, den Sie in einem Gespräch mit Hungertobel gefasst haben, ohne einen wirklichen Beweis. Vielleicht waren Sie noch zu stolz, irgendjemand außer Hungertobel einzuweihen, und auch der scheint seiner Sache höchst unsicher zu sein. Es ging Ihnen nur darum, auch als kranker Mann zu beweisen, dass Sie mehr als die verstehen, welche Sie entlassen haben. Dies alles halte ich für wahrscheinlicher als die Möglichkeit, dass sich die Polizei zu dem Schritt entschließt, einen schwerkranken Mann in ein so heikles Unternehmen zu stürzen. Umso mehr, als ja die Polizei bis zur Stunde im Falle des toten Fortschick nicht auf die richtige Spur kam. Was doch hätte geschehen müssen, wenn sie gegen mich Verdacht gefasst hätte. Sie sind allein. Und Sie gehen allein gegen mich vor, Herr Kommissär. Auch den heruntergekommenen Schriftsteller halte ich für ahnungslos. Warum haben Sie ihn getötet? Aus Vorsicht. 10:50 Uhr. Die Zeit eilt, mein Herr. Die Zeit eilt. Auch Hungertobel werde ich aus Vorsicht töten müssen. Sie wollen ihn töten? Der Kommissär versuchte, sich aufzurichten. Bleiben Sie liegen, befahl Emmenberger so bestimmt, dass der Kranke gehorchte. Es ist heute Donnerstag, da nehmen wir Ärzte einen freien Nachmittag, nicht wahr? Da dachte ich, Hungertobel Ihnen und mir eine Freude zu machen und bat ihn, uns zu besuchen. Er wird im Wagen von Bern kommen. Was wird geschehen? Hinten in seinem Wagen wird mein kleiner Däumling sitzen. Der Zwerg. Der Zwerg. immer wieder der Zwerg. Ein nützliches Werkzeug, das ich mir aus Stutthof heimbrachte. Es geriet mir schon damals zwischen die Beine, dieses lächerliche Ding, wenn ich operierte. Und nach dem Reichsgesetz des Herrn Heinrich Himmler hätte ich den Knirps als lebensunwert töten müssen, als ob je ein arischer Riese lebenswerter gewesen wäre. Wozu auch? Ich habe Kuriositäten immer geliebt, und ein entwürdigter Mensch gibt noch immer das zuverlässigste Instrument. Weil der kleine Affe spürte, dass er mir das Leben verdankte, ließ er sich aufs Nützlichste dressieren. Die Uhr zeigte 11.14 Uhr. Der Kommissär war so müde, dass er auf Momente die Augen schloss. Und immer wieder, wenn er sie öffnete, sah er die Uhr, immer wieder die große, runde, schwebende Uhr. Er begriff nun, dass es keine Rettung mehr für ihn gab. Emmenberger hatte ihn durchschaut. Er war verloren. Und auch Hungertobel war verloren. »Sie sind ein Nihilist«, sagte er leise, fast flüsternd in den schweigenden Raum hinein, in welchem nur die Uhr tickte, immerzu. »Sie wollen damit sagen, dass ich nichts glaube?« fragte Emmenberger, und seine Stimme verriet nicht die leiseste Bitterkeit. »Ich kann mir nicht denken, dass meine Worte irgendeinen anderen Sinn haben können.« »Woran glauben Sie denn, Herr Kommissär?« Der Arzt sah, ohne seine Stellung zu verändern, den Alten neugierig und gespannt an. Berlach schwieg. Im Hintergrund tickte die Uhr, ohne Pause. Die Uhr, immer gleich, mit unerbittlichen Zeigern, die sich ihrem Ziel unmerklich und doch sichtbar entgegenschoben. »Sie schweigen«, stellte Emmenberger fest. Und seine Stimme hatte nun das Elegante und Spielerische verloren und klang klar und hell. »Sie schweigen. Ein Mensch der heutigen Zeit antwortet nicht gerne auf die Frage, was glauben Sie? Es ist unschicklich geworden, so zu fragen. Man liebt es nicht, große Worte zu machen, wie man bescheiden sagt. Und am wenigsten gar eine bestimmte Antwort zu geben, etwa zu sagen, ich glaube an Gott Vater, Gott Sohn und Gott den Heiligen Geist, wie einst die Christen antworteten, stolz, dass sie antworten konnten. Man liebt es heute zu schweigen, wenn man gefragt wird, wie ein Mädchen, dem man eine peinliche Frage stellt. Man weiß ja auch nicht recht, woran man denn eigentlich glaubt. Es ist nicht etwa nichts, weiß Gott nicht. Man glaubt doch, wenn auch recht dämmerhaft, als wäre ein ungewisser Nebel in einem, an so etwas wie Menschlichkeit, Christentum, Toleranz, Gerechtigkeit, Sozialismus und Nächstenliebe, Dinge, die etwas hohl klingen, was man ja auch zugibt. Doch denkt man sich immer noch, es kommt ja auch nicht auf die Worte an. Am wichtigsten ist es doch, dass man anständig und nach bestem Gewissen lebt. Das versucht man denn auch. Teils, indem man sich bemüht, teils, indem man sich treiben lässt. Alles, was man unternimmt, die Taten und die Untaten, geschieht auf gut Glück hin. Das Böse und das Gute fällt einem wie bei einer Lotterie als zufallslos in den Schoß. Aus Zufall wird man recht und aus Zufall schlecht. Aber mit dem großen Wort Nihilist ist man gleich zur Hand. Das wirft man jedem anderen, bei dem man etwas Bedrohliches wittert, mit großer Pose und mit noch größerer Überzeugung an den Kopf. Ich kenne Sie, diese Leute. Sie sind überzeugt, dass es ihr Recht ist, zu behaupten, 1 + 1 sei 3, 4 oder 99. Und dass es Unrecht wäre, von ihnen die Antwort zu verlangen, 1 + 1 sei 2. Ihnen kommt alles klare, stur vor, weil es vor allem zur Klarheit Charakter braucht. Sie sind ahnungslos, dass ein entschlossener Kommunist, um ein etwas ausgefallenes Beispiel zu gebrauchen, denn die meisten Kommunisten sind Kommunisten, wie die meisten Christen Christen sind, aus einem Missverständnis. Sie sind ahnungslos, dass so ein Mensch, der mit ganzer Seele an die Notwendigkeit der Revolution glaubt und daran, dass nur dieser Weg, auch wenn er über Millionen von Leichen geht, einmal zum Guten führt, zu einer besseren Welt, viel weniger ein Nihilist ist als Sie, als irgendein Herr Müller oder Huber, der weder an einen Gott noch an keinen glaubt, weder an eine Hölle noch an einen Himmel, sondern nur an das Recht, Geschäfte zu machen. Ein Glaube, den als Credo zu postulieren, sie aber zu feige sind. So leben sie denn dahin wie Würmer in irgendeinem Brei, der keine Entscheidung zulässt, mit einer nebelhaften Vorstellung von etwas, das gut und recht und wahr ist, wie wenn es in einem Brei so etwas geben könnte. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Henker zu einem so großen Wortschwall fähig ist. Ich hielt ihresgleichen für wortkarg. Brav! Emmenberger lachte. Der Mut scheint Ihnen wiederzukommen. Brav! Ich brauche mutige Leute zu meinen Experimenten in meinem Laboratorium. Und es ist nur schade, dass mein Anschauungsunterricht stets mit dem Tod des Schülers endet. Nun gut, sehen wir, was ich für einen Glauben habe, und legen wir ihn auf eine Waage. Und sehen wir, wenn wir den Ihren auf die andere Schale legen, wer von uns beiden den größeren Glauben besitzt. Der Nihilist, da Sie mich so bezeichnen, oder der Christ. Sie sind im Namen der Menschlichkeit oder wer weiß was für Ideen zu mir gekommen, um mich zu vernichten. Ich denke, dass Sie mir diese Neugierde nicht verweigern dürfen. Ich verstehe, antwortete der Kommissär, der sich bemühte, die Furcht niederzuringen, die immer gewaltiger, immer bedrohlicher mit dem Fortschreiten der Zeiger in ihm aufstieg. Jetzt wollen Sie Ihr Credo herunterleiern. Es ist seltsam, dass auch Massenmörder ein solches haben. Es ist 11:55. Wie freundlich, mich daran zu erinnern. Der Alte zitterte vor Zorn und Ohnmacht. Der Mensch. Was ist der Mensch? Ich schäme mich nicht, ein Credo zu haben. Ich schweige nicht, wie Sie geschwiegen haben. Wie die Christen an drei Dinge glauben, die nur ein Ding sind, an die Dreieinigkeit, so glaube ich an zwei Dinge, die doch ein und dasselbe sind, dass etwas ist und dass ich bin. Ich glaube an die Materie, die gleichzeitig Kraft und Masse ist. Ein unvorstellbares All und eine Kugel, die man umschreiten kann, abtasten wie einen Kinderball, auf der wir leben und durch die abenteuerliche Leere des Raums fahren. Ich glaube an eine Materie, wie schäbig und leer ist daneben zu sagen, ich glaube an einen Gott. Ich glaube an eine Materie, die greifbar als Tier, als Pflanze oder als Kohle und ungreifbar, kaum berechenbar, als Atom ist. Die keinen Gott braucht oder was man auch immer hinzuerfindet, deren einziges unbegreifliches Mysterium ihr Sein ist. Und ich glaube, dass ich bin, als ein Teil dieser Materie, Atom, Kraft, Masse, Molekül, wie Sie. Und dass mir meine Existenz das Recht gibt, zu tun, was ich will. Ich bin als Teil nur ein Augenblick, nur Zufall, wie das Leben in dieser ungeheuren Welt nur eine ihrer unermesslichen Möglichkeiten ist. Ebenso Zufall wie ich. Die Erde etwas näher bei der Sonne und es wäre kein Leben. Und mein Sinn besteht darin, nur Augenblick zu sein. Oh, die gewaltige Nacht, da ich dies begriff. Nichts ist heilig als die Materie. Der Mensch, das Tier, die Pflanze, der Mond, die Milchstraße, was auch immer ich sehe, sind zufällige Gruppierungen, Unwesentlichkeiten, wie der Schaum oder die Welle des Wassers etwas Unwesentliches sind. Es ist gleichgültig, ob die Dinge sind oder nicht sind. Sie sind austauschbar. Wenn sie nicht sind, gibt es etwas anderes. Wenn auf diesem Planeten das Leben erlischt, kommt es irgendwo im Weltall auf einem anderen Planeten hervor. Wie das große Los immer einmal kommt, zufällig, durch das Gesetz der großen Zahl. Es ist lächerlich, dem Menschen Dauer zu geben. Denn es wird immer nur die Illusion einer Dauer sein. Systeme an Macht zu erfinden, um einige Jahre an der Spitze irgendeines Staates oder irgendeiner Kirche zu vegetieren. Es ist unsinnig, in einer Welt, die ihrer Struktur nach eine Lotterie ist, nach dem Wohl der Menschen zu trachten, als ob es einen Sinn hätte, wenn jedes Los einen Rappen gewinnt und nicht die meisten nichts. wie wenn es eine andere Sehnsucht gäbe als nur die, einmal dieser Einzelne, Einzige, dieser Ungerechte zu sein, der das Los gewann. Es ist Unsinn, an die Materie zu glauben und zugleich an einen Humanismus. Man kann nur an die Materie glauben und an das Ich. Es gibt keine Gerechtigkeit. Wie könnte die Materie gerecht sein? Es gibt nur die Freiheit, die nicht verdient werden kann. Da müsste es eine Gerechtigkeit geben, die nicht gegeben werden kann. Wer könnte sie geben? Sondern die man sich nehmen muss. Die Freiheit ist der Mut zum Verbrechen, weil sie selbst ein Verbrechen ist. Ich verstehe, rief der Kommissär, zusammengekrümmt. Ein verendendes Tier, auf seinem weißen Laken liegend, wie am Rande einer endlosen, gleichgültigen Straße. Sie glauben an nichts als an das Recht, den Menschen zu foltern. Bravo! Antwortete der Arzt und klatschte in die Hände. Bravo! Das nenne ich einen guten Schüler, der es wagt, jenen Schluss zu ziehen, nach dem ich lebe. Bravo! Bravo! Immer wieder klatschte er in die Hände. Ich wagte es, ich selbst zu sein und nichts außerdem. Ich gab mich dem hin, was mich frei machte, dem Mord und der Folter. Denn wenn ich einen anderen Menschen töte, und ich werde es um 7 wieder tun, wenn ich mich außerhalb jeder Menschenordnung stelle, die unsere Schwäche errichtete, werde ich frei, werde ich nichts als ein Augenblick. Aber was für ein Augenblick! An Intensität gleich ungeheuer wie die Materie, gleich mächtig wie sie, gleich unberechtigt wie sie. Und in den Schreien und in der Qual, die mir aus den geöffneten Mündern und aus den gläsernen Augen entgegenschlägt, über die ich mich bücke, in diesem zitternden, ohnmächtigen, weißen Fleisch unter meinem Messer, spiegelt sich mein Triumph, meine Freiheit und nichts außerdem. Der Arzt schwieg. Langsam erhob er sich und setzte sich auf den Operationstisch. Über ihm zeigte die Uhr 3:53. 2:12? 12. 7 Stunden, kam es flüsternd, fast unhörbar vom Bett des Kranken her. Zeigen Sie mir nun Ihren Glauben. Emmenbergers Stimme war wieder ruhig und sachlich und nicht mehr leidenschaftlich und hart wie zuletzt. Berlach antwortete nichts. Sie schweigen, sagte der Arzt traurig. Immer wieder schweigen Sie. Der Kranke gab keine Antwort. Sie schweigen und Sie schweigen. Der Arzt stützte beide Hände auf den Operationstisch. Ich setze bedingungslos alles auf ein Los. Ich war mächtig, weil ich mich nie fürchtete, weil es mir gleichgültig war, ob ich entdeckt werde oder nicht. Ich bin auch jetzt bereit, alles auf ein Los zu werfen, wie auf eine Münze. Ich werde mich geschlagen geben, wenn Sie, Kommissär, mir beweisen, dass Sie einen gleich großen, gleich bedingungslosen Glauben besitzen wie ich. Der Alte schwieg. Sagen Sie doch etwas, fuhr Emmenberger nach einer Pause fort, während der er gespannt und gierig nach dem Kranken blickte. Geben Sie doch eine Antwort. Sie sind ein Christ. Sie wurden getauft. Sagen Sie, ich glaube mit Gewissheit, mit einer Kraft, die den Glauben eines schändlichen Massenmörders an die Materie übertrifft, wie die Sonne an Licht einen armseligen Wintermond, oder auch nur mit einer Kraft, die gleich ist der Seinen, an Christus, der Gottes Sohn ist. Im Hintergrund tickte die Uhr. Vielleicht ist dieser Glaube zu schwer, sagte Emmenberger, da Berlach immer noch schwieg, und trat an des alten Bett. Vielleicht haben Sie einen leichteren, gewöhnlicheren Glauben. Sagen Sie, ich glaube an die Gerechtigkeit und an die Menschheit, der diese Gerechtigkeit dienen soll. ihr zuliebe, und nur ihr zuliebe habe ich, alt und krank, das Abenteuer auf mich genommen, in den Sonnenstein zu gehen, ohne Nebengedanken an den Ruhm und an einen Triumph der eigenen Person über andere Personen. Sagen Sie doch dies. Es ist ein leichter, anständiger Glaube, den man von einem heutigen Menschen noch verlangen kann. Sagen Sie dies und Sie sind frei. Ihr Glaube wird mir genügen. Und ich werde denken, dass Sie einen gleich großen Glauben wie ich besitzen, wenn Sie dies sagen. Der Alte schwieg. Sie glauben mir vielleicht nicht, dass ich Sie freilasse? Keine Antwort. Sagen Sie es auf gut Glück hin. Bekennen Sie Ihren Glauben, auch wenn Sie meinen Worten nicht trauen. Vielleicht können Sie nur gerettet werden, wenn Sie einen Glauben haben. Vielleicht ist dies jetzt Ihre letzte Chance. Die Chance, nicht nur sich, sondern auch Hungertobel zu retten. Noch ist es Zeit, ihm anzuläuten. Sie haben mich und ich habe Sie gefunden. Einmal wird mein Spiel zu Ende sein. Irgendwo wird einmal meine Rechnung nicht stimmen. Warum soll ich nicht verlieren? Ich kann Sie töten. Ich kann Sie freilassen, was meinen Tod bedeutet. Ich habe einen Punkt erreicht, von dem aus ich mit mir wie mit einer fremden Person umzugehen vermag. Ich vernichte mich, ich bewahre mich. Er hielt inne und betrachtete den Kommissär gespannt. Es ist gleichgültig, was ich tue. Eine mächtigere Position ist nicht mehr zu erreichen. Sich diesen Punkt des Archimedes zu erobern, ist das Höchste, was der Mensch erringen kann. Ist sein einziger Sinn im Unsinn dieser Welt, im Mysterium dieser toten Materie, die wie ein unermessliches Aas aus sich heraus immer wieder Leben und Sterben erzeugt. Doch binde ich, das ist meine Boshaftigkeit, Ihre Befreiung an einen lumpigen Witz, an eine kinderleichte Bedingung, dass Sie mir einen gleich großen Glauben wie den meinen vorweisen können. Zeigen Sie her. Der Glaube an das Gute wird doch wenigstens im Menschen gleich stark sein wie der Glaube an das Schlechte. Zeigen Sie her. Nichts wird mich mehr belustigen, als meine eigene Höllenfahrt zu verfolgen. Nur die Uhr hörte man ticken. Dann sagen Sie es der Sache zuliebe. Dem Glauben an Gottes Sohn zuliebe. Dem Glauben an die Gerechtigkeit zuliebe. Die Uhr, nichts als die Uhr. Ihren Glauben, schrie der Arzt. Zeigen Sie mir Ihren Glauben. Der Alte lag da, die Hände in die Decke verkrallt. Ihren Glauben, Ihren Glauben. Die Stimme Emmenbergers war wie aus Erz, wie Posaunenstöße, die ein unendliches graues Himmelsgewölbe durchbrechen. Der Alte schwieg. Da wurde Emmenbergers Antlitz, das gierig nach einer Antwort gewesen war, kalt und entspannt. Nur die Narbe über dem rechten Auge blieb gerötet. Es war, als ob ihn ein Ekel schüttelte, als er sich müde und gleichgültig vom Kranken abwandte und zur Türe hinausging, die sich leise schloss, sodass den Kommissär die leuchtende Bläue des Raumes umfing, in der nur die runde Scheibe der Uhr weiter tickte, als sei sie des alten Herz.